Ja, unser MC Holmes bei blackremix.fm. Only for our listener. Hansen? Hier ist Stefan. Ah, hier ist Hobel. Wer ist da? Hier ist Gundalf. Und Hobel. Hat jemand einen Ripper an? Der macht schnell einen Ripper. Krallo. Bist du Knobel? Hermansen? Bist du der Hund? Du bist mir beim Aldi reingefahren, du Penner. Natürlich bin ich ein Hasser. Nee, ich bin echt mal bei deiner Freundin reingefahren. Nee, ich meine das jetzt, ey, ohne Verarschung oder so, ne? Ich meine, ist die Jugend heutzutage schon kaputt? Hallo? Hallo? Sabine? Kommst du sauf? Och Gott, Hans-Peter, was willst du denn schon wieder? Dich holen die Hunde auch nicht mehr, ne? Nee, ja, ich bin ein Color-Kind. Ja, ich bin ein Color-Kind. Ach, weil du kein Geld hast, hast du keine Freundinnen und Freunde. Nasıl istiyorsanız öyle olsun. Ben size isterseniz Türkçe konuşurum, Polonca konuşurum, İtalyanca konuşurum. Nasıl olursa olsun. Biz burada MC Holmes'la Sir Kane'le beraber internet on air partisi yapıyoruz ve sizin amınıza koyuyoruz. Hadi how right, sick the land, how rim bim. Valla Döner hat recht, Jungs. Valla Döner hat recht, Jungs. Dann war das ja ein ganz schlimmer Schlawiner. Ach, dir links und rechts die Arschbacken versohlen, mein Fräulein. Aufhören. Ja, ich lass mich gern von dir schlagen. Wer peizen kann, kann doch auch mit seiner Mutter darüber reden. Das ist doch deine Mama. Die Frau hat dich 9 Monate in ihrem Bauch getragen. Und jetzt bist du noch nicht einmal bereit, ihr in irgendeiner Art und Weise zu erzählen, was du für eine Scheiße gebaut hast. Du kannst in ein Frauenhaus gehen, kannst sagen, ja, da kannst du sogar umsonst kacken, fressen, scheißen, Pipi machen umsonst. Alles umsonst. Ich bin psychologisch sehr... sehr, wie soll ich sagen, positiv veranlagt. Lässt du dich gerne peitschen? Digga, scheiß drauf Schule, Mann. Jetzt ist viel wichtiger, dass du kein Geld bezahlst, Mann. Digga, das kannst du klären. Du bist bald ein Vater, Mann. Was willst du denn noch mit Schule, Alter? Von 16 bis 18 Uhr bei Gerian am Freitag, okay? Mal eine Schweigeminute einlegen. Liest du uns aus dem Buch Der Goldene Ritter vor? Hallo? Ja, hallo? Salut? Hi, Manfred, hier ist Abby. Ich bin bei den Christen. Einen Moment, bitte. Tut mir leid. Dazu müssen wir uns ganz kurz äußern. Ja, und zwar der Grund dieser, wie soll ich sagen, für euch schlecht erscheinenden Äußerung ist, dass wir hier mit einer großen Gruppe von Internetzuhörern, Zuschauern, Mitschreibern, wie auch immer, zusammen im Netz sitzen und uns amüsieren. Ich gehe Sonntag also, jedes Mal in die Kirche, ja. Ich helfe wirklich in der Kirche und werde dafür verhaut. Und was ist Manfred für ein schlimmer Name? Ja, was ist Manfred? Manfred ist noch viel schlimmer, als wenn du jemanden ein Schimpfwort an den Kopf schmeißt. Ich studiere, ich mache mein Abi. Ja. Penner, hau ab aus der Leitung. Willst du uns verarschen oder was? Hier, pass auf, wir wollten ja vernünftig mit dir konversieren. Hallo? Ja, hallo? Salut? Hi, Manfred, hier ist Abby. Konversieren. Jugend heutzutage, ja? Sowas von fertig ist, ja? Wenn ich nach draußen gehe, ich muss aufpassen, dass mich keiner haut. Kellerkind.